Jungens ab nach Kalifornien, viel kauten Geld hat man mir vertellt, wenn man in das Sacramento. Oh, weißt du, von Kalifornien, es ist hier von zwei Händen, von zwei Händen, von zwei Händen. Meine Herren, als die Tale fällt auch Zeichen, Staat California, in Coloma. Meine Herren, als der letzte Dollar durch die Fingers hat, California, in Coloma. Als es selbst mit die Misere absolut kein Rat mehr weht, als gewährt den guten Brut, so das gebaten Zeichen weht. Wenn kein Hunger kocht, ein Herz, kein Brot, Mann. Ja, was bleibt der weitende Tod? Man vor uns. Ja, ja. Ob Jungens ab nach Kalifornien, viel Haut und Geld hat man mir vertellt, wenn man in das Sacramento. So weißt du, von Kalifornien, jetzt ist hier von der Händen, von der Händen, von der Meine Herren, als Gefehl um Ruhm und Ehre geht California in Coloma. Meine Herren, als gesteht na mehr war der Ringstrip California in Coloma. Als gewillt der Düch ein ander noch befehlen, gebt noch Rat. Ja, da ist er Marenmittel, ja, da hebt er Marentat. Oh, mein Kerl, es ein auf dieser Art, Mann. Ja, da tu es. No, das schlecht hell, man schlecht hell. Ja, ja, ja. Ob jung und ab nach Kalifornien, viel Haut und Geld hat man mir vertellt, man in das Sacramento. No, weißt du, von Kalifornien.